Guten Tag. Halt! Geht nicht so achtlos an mir vorbei. Ich werde bald abgerissen. Bis dahin könntet ihr mich schon noch eines Blickes würdigen. Ja. Danke. Ich stehe hier schon einige Jahre. Nun gut, nicht mehr als 100, das ist wahr. Aber ich habe schon ungezählte Menschen beherbergt und unzählige Geschichten erfahren. Schaut nur gut durch meine Fenster. Die bunten, die zugemalten sind es. Schaut herein. Was glaubt ihr, was ich einmal beherbergt habe? Ach, früher war das hier noch eine ganz andere Straße. Gegenüber gab es die Drogerie und im Hinterhof wurde gearbeitet. Heute stehen ich und meine Nachbarn leer. Wir haben unseren Dienst getan. Ich stehe auf einem ehemaligen Deich. Der Boden ist hier nicht besonders fest. Keine leichte Sache für uns Häuser. Da rutscht die eine Seite schon mal weg und dann will keiner mehr in einem wohnen. Andere Häuser, ja, die werden saniert. Bei denen lohnt es sich. Aber bei mir? Ich bin einfach zu klein. Wenn ihr in einem Jahr wiederkommt, dann bin ich nicht mehr da. Niemand braucht heute mehr Häuser wie mich. Und mit dem Grund, auf dem ich stehe, lässt sich mehr Geld machen als mit mir. Dabei sagt ehrlich, bin ich nicht ein schönes Haus? Wollt ihr nicht vielleicht in mir wohnen? Ihr könnt mich auch einfach besetzen. Wer weiß, vielleicht könnt ihr sogar verhindern, dass ich abgerissen werde. Hier sind ja schon so viele schöne Häuser abgerissen worden, ohne dass sich jemand gekümmert hat. Gute Häuser, wie gegenüber unten am Vogelhüttendeich. Die mussten schon vor 20 Jahren dran glauben. Friede ihrem Bauschutt. Im Übrigen bin ich heute eine Insel. Wir Häuser können uns in viele Dinge verwandeln. Übrigens sprechen unsere Steine immer. Ein Gebrabbel. Ihr müsst nur genau hinhören. Also genau gesagt, bin ich die vierte Insel. Das soll ich so sagen. Und ihr könnt es euch merken. 4 wie 24. Das ist übrigens meine Nummer. Ach, früher hatten wir Häuser keine Nummern. Das waren noch Zeiten. Da wurde nicht jeder gezählt und die Leute konnten einfach unbekannterweise wohnen. Na, das waren aber auch mehr. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau hier. Da, vor euch. Also, ihr kriegt einen Rätselbuchstaben von mir. Dafür müsst ihr euch aber ein wenig bewegen. Ihr werdet mir leider nicht mehr zuhören können, sonst würde ich euch noch die Geschichte von dem Strohhändler erzählen, den ich kannte. Aber gut, das verschieben wir auf ein anderes Mal. Also, wenn ihr mit dem Gesicht vor mir steht, dann geht bitte nach rechts, den Vogelhüttendeich hinunter, und auf der linken Seite, bei der Nummer 22, da ist ein Hinterhof. Auf dem sucht nach Portugal. Genauer weiß ich es auch nicht. Da soll irgendwo Portugal sein. Na, und den Bewohner von Portugal, genauer die 3 Bewohner, die stellt ihr auf den Kopf. Und wen ihr dann 9-mal wiedererkennen könnt, den braucht ihr 1-mal für eure Lösung. Also, auf nach Portugal, deren Bewohner auf den Kopf stellen und dann mal sehen, wer 9-mal da ist. Seltsame Rechnung. Ohne Zahlen war es besser. Ich würde ja gerne mitkommen und euch helfen. Aber wir Häuser haben eben diesen Nachteil. Wir bewegen uns nur, wenn wir abgerissen werden. Viel Glück auf der Reise nach Portugal und grüßt mir die Bewohner!